Dr. Ohl, Rainer und sein Mobbing-Video, vom 2. Juli 2018. Das Mobbing-Video erlaubt dem interessierten Zuschauer mal wieder tiefe Einblicke in Rainers Klöterkopf, sofern seine seichten Gedankengänge die Bezeichnung tief verdienen, und darf als bemerkenswertes Beispiel für Rainer in Rheinkultur gelten. Erstmal fängt natürlich alles so an wie immer, nämlich damit, dass unser dicker, fetter Pfannkuchen alles anderes machen will, so wie jedes Mal, wenn er sich mit seinen unsagbar dummen Handlungen selbst in die Ecke manövriert hat. Dass er das Geschnaufe, Gewatsche und Dummgelaber, bis er endlich unter seinem Schirmchen hockt, auch komplett hätte rausschneiden können, ja wen wundert's, er ist halt sehr, sehr dumm. So dumm, dass es ihm gelungen ist, sich eine aus schierer Dummheit gebaute Zwickmühle zurechtzuspinnen, nur um dann seine Abrissbirne von Arsch mitten hineinzuziehen. Es ist ein wenig so wie in dem Kinderlied vom Eimer, der ein Loch hat, aber um das Loch zu flicken, müsste, über eine Reihe umständlicher Zwischenstopps, zunächst der Eimer eben kein Loch haben. Reines Loch im Eimer ist die Tatsache, dass ihm seine Internetpräsenz immer noch nicht das sorglose und arbeitsfreie Leben beschert hat, das er sich halt so ausgemalt hat, seit der Stochal den absoluten Irrsinnsplan verfolgt, YouTuber zu sein. Sein metaphorischer Eimer hat ein Loch, wechne die Hater. Die machen ihm alles kaputt. Um die Hater zu verscheuchen, bräuchte Rainer die Hilfe der großen YouTuber, die sich mit ihm solidarisieren. Dann würden die Hater verschwinden und zwar wie sein Hals oder sein Bimmel. Also nicht schwuppdiwupp, aber schnell genug und unwiederbringlich. Um die großen YouTuber für eine Kooperation zu gewinnen, müsste sich natürlich die Qualität von Rainers Videos verbessern und diese Qualitätsoffensive hängt ebenso natürlich nur von der von Rainer verwendeten Ausrüstung ab. Damit der selbst erklärte Let's Player endlich auf Augenhöhe mit Donkey Kong agieren kann, fehlt ihm ein heichend gaming-witziger Computer und ein Arsch voll aktueller Videospiele. Sonst nichts. Das ist alles, was den Qualemmann von seinen Idolen trennt. Die haben das bessere Spielzeug. Sobald Rainer das auch hat, lassen die ihn mitspielen. Um das teure Spielzeug zu kriegen, bräuchte Rainer Arschsponsoring. Irgendeine Firma müsste ihm das Zeugs spendieren, dann könnte er so richtig loslegen. Das wäre nicht nur für ihn das Beste, sondern für alle, denn von den tollen neuen Videos hätten ja alle was. Und hier beißt die Katze in Rainers Spatzenhirn sich in den Schwanz, denn ein Sponsoring kriegt er nicht, wechne die Hider, sagt er selbst genauso. Spaßfakt. Jeder Satz, in dem Rainer viele verwendet, wie hier viele Firmen, ist immer vollumfänglich erstunken und erlogen. Könnt ihr mal drauf achten. Denn wenn einer wie unser Prallo, der genau nichts kann, faul ist wie die Seuche und hässlich wie die Sünde, mit einem grotesk aufgequollenen Leib, dessen Konturen sich zusehends in die Arschförmigkeit verabschieden, der nicht nur sämtliche sozialen Kontakte vergrault hat, sondern darüber hinaus wegen seiner ohnmächtigen Gewaltausbrüche mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Wenn also so ein vollumfänglicher Ganzkörperversager kein Sponsoring erhält, dann liegt das nur und ausschließlich an den Hatern. Am Mobbing. Nicht, dass Rainer auch nur annähernd wüsste, was dieses Wort überhaupt bedeutet. Es ist einer der wenigen Begriffe, die aus seiner Schulzeit in den Windungen des Spatzenhörns Pappen geblieben sind. Mobbing, das war und ist, wenn welche Scheiße gebaut haben und dafür richtig großen Ärger kriegen vom Herrn Direktor. Mobbing ist das Zauberwort, das erklärbare Handlungen in Ungerechtigkeiten verwandelt, die sanktioniert und abgestellt gehören. Und das sind die Gedanken, die in Suppengmobus Spatzenhörn ständig umeinander kreiseln, wie die Kugeln in einem Geduldsspiel, und partout nicht in die richtigen Löcher wollen. YouTuber-Let's Player, die großen, Sponsoring, Hater und Mobbing. Das sind die Komponenten, aus denen sich Rainers grotesk minder bemittelter Verstand eine ausweglose Situation zurechtbaut, auf die er immer wieder zurückkommt, wenn er tatsächlich mal den Versuch unternimmt, seine prekäre Lage zu ergründen oder zu verstehen. Die dicke, dumme Knallkopf. Der Lösungsansatz, den dieses Video darstellt, ist natürlich auch wieder Suppengmobbe par excellence, magisches Wunschdenken. Wäre doch toll, wenn es einen Ort gäbe, wo alles zusammenkommt, die Sponsoren, die großen YouTuber und Rainer. Und die Hater sollen verschwinden, die sind's die Bösen, die von diesem magischen Ort aus bekämpft werden. Den magischen Ort zur Verfügung stellen, kann unser Qualemann natürlich nicht. Es gab eine Zeit, da hat er wohl allen Ernstes gedacht, das selbst erledigen zu können und hat als magischen Ort den einzigen auserkoren, den er kennt, den, wo er immer ist, die Schanze. Die ist inzwischen nur leider so derart heruntergekommen, dass selbst unser haltloser Knallkopf fertig gerendert kriegt, dass ein YouTuber-Paradies eventuell doch aweng anders aussieht. Sauberer, moderner, mit funktionierender Küche und Heizung und begehbaren sanitären Einrichtungen. Und mit weniger Löchern in den Fenstern. Also verlegt er den magischen Ort an den Ort, an dem er Wunscherfüllung erlebt, ins Internet. Das müsste halt so eine Website sein, irgendwie. Wie die genau aussehen soll, keine Ahnung, so eine Webseite halt. Selber einrichten kann er sie leider nicht, weil er halt gar nichts kann, weil er viel, viel zu steindumm dazu ist. An der Stelle im Video angelangt, merkt man, wie Rainer die Geschwindigkeit verringert. Man kann direkt das Spatzenhirn rattern und pfeifen hören, bis ihm die Ausrede einfällt, dass er ja keine Zeit dazu habe, die Webseite einzurichten. Ja, nur daran liegt's, dass er nicht mal eine vage Vorstellung davon haben könnte, wie seine magische Wunderseite eigentlich funktionieren soll. Egal, den Effekt der Seite, den hat er sich genau ausgemalt. Rainer kriegt Spielsachen und Kontakt zu seinen Idolen und die Kaneder werden besiegt. Das weiß er genau, das sieht er so deutlich vor Augen, wie das Milchmädchen sich als Prinzessin sieht. Also höchste Zeit, dieses Ergebnis seiner Überlegungen ins Internet zu rotzen. Während dann die Aufnahme läuft, fällt ihm ein, dass er nicht genau bedacht hat, wie das Ganze denn eigentlich funktionieren soll. Egal, Bastcho, er nimmt nach guter alter Knallkopfmanier den Vorsatz als Ergebnis. Um die Durchführung können sich doch auch die anderen kümmern. Er hatte ja schon die zündende Idee. Sollen jetzt mal die anderen dafür sorgen, dass Rainerles Wunschträume auf magische Art in Erfüllung gehen, bitte. Nein, bitte sagt er natürlich nicht, immerhin ist er der Lord hier. Wenn unser erzblöder Knallkopf nicht so auf sein Internet fixiert wäre und ein wenig Ahnung von der Welt hätte, dann wüsste er freilich, dass es einen großartigen Wunscherfüllungsort schon gibt. Das heißt dann Garmeshkon oder Fidjodais oder wie auch sonst. Da treffen die Vertreter der Bitze- und Spielindustrie auf die Netzhuren, die den Driss auf YouTube anpreisen und jede Menge Leute sind da, sich das Ganze anzuschauen und darauf hoffen, irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Da könnte unser Prallsack natürlich auch hinfahren, aber wozu denn? Er würde wie Weiland auf der Berg in hanebüchener Verkleidung mit vor Angst nassen Achseln und ihrem Blick irgendwo an der Wand lehnen und den anderen dabei zuschauen, wie sie sich mit ihren Freunden amüsieren, oder halt in hellen Scharen die Vertreter oder YouTube-Nutten umlagern, nur um denen ihr selbstgemachtes Fortnite-Video präsentieren zu dürfen. Also ziemlich genau das, was Rainer sich für seine Wunschtraum-Webseite so vorstellt. Nur, dass die Besucher bei den Fidjodais halt im Durchschnitt nicht mal halb so alt sind wie unser Suppengmobo. Er ist halt himmelschreiend, unrettbar dumm, dass es die Sau graust und insgesamt einfach nicht mehr auszudenken ist. Gott verdomme.